Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, direkt aus Rio de Janeiro gesendet, am Mikrofon Ortrun Gutke. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer letzten Ausgabe im Jahr 2016. Und wie immer an meiner Seite und am Mikrofon Marcos Romão, brasilianischer Journalist und Moderator. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói, diretamente do Tomba Estúdio, aqui na Itapiruna, no pé pequeno, cidade de Niterói. Ao meu lado está Ortrun Gutke, a voz alemã do programa Rádio Mama Terra. Ein Hallo natürlich auch an unseren Tontechniker Bruno Marcos, Studioleiter des Tomba-Studios hier in Niterói. Como sempre, um grande abraço para Bruno Marcos, o técnico de som do nosso programa aqui no Tomba-Studio em Niterói. Wie es üblich ist in unserer Sendung, werden wir ein wenig Musik einspielen, und zwar von Arlindo Cruz, Deixa a Fumaça Entrar. E como sempre, começamos o nosso programa com uma boa música. Vamos escutar Arlindo Cruz com a canção Deixa a Fumaça Entrar. Já botei casca de alho ao fazer uma beijoinha alecrim. Esse meu defumador está em ponto de bala, que a fumaça me protege de uma faca e de uma bala. Se não fosse essa fumaça, tava morto numa vala. Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar. Bora, deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar. Mas deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar na sala. Se você é de rodar ou se é de bater tambor, faça um favor. Tome um banho de abril, não é? Tome um banho de abril. Um banho de cachoeira, um banho de cachoeira. Vai levantar, acaba qualquer canseira. Banho de mar é bom pra descarregar. Mas por favor, tome um banho de abril, não é? Por favor, tome um banho de amor. Se você na quarta-feira vai lá na pedreira do meu pai chamou, faça um favor. Tome um banho de amor. Eu falei pra você, mas por favor, tome um banho de amor. Se você é de Angola, é de Quetão de Lavô, faça um favor. Sabe o quê? Tome um banho de amor. Eu falei pra você, mas por favor, tome um banho de amor. Mas se você é de rodar ou se é de bater tambor, tome um banho de abu, não é? Oi, oi. Tome um banho de abu. É. Vamos tomar no mar, um banho de mar, pelo litoral brasileiro, Odoiá, salve Manjá. O mare, o mare, o mare. O mar me chamou pra sambar. O mare, o mar me chamou pra sambar. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mare, o mar me chamou pra sambar. Tem samba na areia do mar. Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral. Foi na beira do mar que samba começou. Eu vou pelo litoral. Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral. Foi na beira do mar que samba começou. Eu vou pelo litoral. O mare, o mar me chamou pra sambar. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar me chamou pra samba. Tem samba na areia do mar. Na praia de Lagoinhas, nas bandas do Ceará, fui a Porto de Galinhas e não parei de sambar. Nossas praias são de ouro, achei o tesouro guardado em baú. Foi o samba cantado em bulho, batido versado em Jeribabu. O mar me chamou pra samba. Se tem lua cheia, em samba na areia do mar, no mar, no mar, no mar. O mar chamou pra sambar. Em samba na areia do mar. Junte do mar. mel com cidreira e mostarda, um gole de Paraty, a roda tá formada. Samba forte nas praias de Léus, do Leme, Pantal e Itacoatiara, Balalão, Bertioga, Gamboa, Capão da Canoa e Jericoacoara. Umarê, uma me chama pra samba, se tem lua cheia, tem samba na areia. Quero ver geral na palma, na palma, na palma, na palma. Vamos pro mar, vamos nessa pro mar. Salve as praias do Rio de Janeiro, salve Sepitiba, salve o piscinão de Ramos, salve a linha do governador, salve Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio. Vamos nessa pro mar. Vou Copacabana. As musas do litoral fazendo comigo agora, hein? Piti papará! Piti papará! Quem gostou faz barulho aí! Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Radio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Ao meu lado... Ortrun Gutke, acabamos de escutar Deixa a Fumaça Entrar com Arlindo Cruz. Wer Radio Mama Terra kennt, der weiß, dass wir mal mehr, mal weniger über die politische Geschehnisse hier in Brasilien informieren. Credo unserer Sendung ist, unsere Ecke ist unsere Welt. Und was an unserer Ecke passiert, wird in ähnlicher Weise auch woanders geschehen, kommuniziert und diskutiert. An unserer Ecke ist es sehr, sehr still geworden. Ja, Sprachlosigkeit ist hier eingekehrt. Vor 2 Tagen wurde per Parlamentsabstimmung eine konstitutionelle Verfassungsänderung vorgenommen. Was ist der Interimsregierung von Michael Temer damit gelungen? Das Staatsbudget wird auf 20 Jahre festgelegt und soll nicht verändert werden in dieser Zeit. Symbolisch gesprochen bedeutet das, an dem zarten Pflänzchen der Demokratie zu zerren und reißen, ihm den Boden zu entziehen. Diese Entscheidung liegt der Bevölkerung wie Blei auf dem Magen. Investitionen sowohl im Gesundheits- und Erziehungssystem sind für das Wachstum und Wohlbefinden einer Gesellschaft notwendig. Und der allerbeste Ökonom kann wohl auf 20 Jahre kaum festlegen, welches Budget hierfür gebraucht wird. É isso aí, Ortrun Gutke. Quem conhece a Rádio Mama Terra sabe muito bem que quase sempre nós falamos sobre os acontecimentos políticos que acontecem no país. E o que é o nosso ditado, o nosso lema é o nosso mundo é a nossa esquina. E que as pessoas se comunicam através do mundo e que o que acontece numa esquina geralmente acontece também em todas as esquinas do mundo. Na nossa esquina hoje, nas nossas esquinas do Brasil, falando de política, podemos dizer que o que está reinando é o silêncio. Está todo mundo de boca aberta. Ninguém sabe explicar o que está acontecendo no Brasil. A sensação das pessoas é de espanto, de espasmo, de anestesiamento em relação a tudo que se passa. Por quê? Há 2 dias foi votado no parlamento a emenda constitucional que congela por 20 anos os gastos do governo nas áreas principalmente de educação e saúde. Os parlamentares votaram e a população está de boca aberta. 20 anos sem mudanças. É o que se promete nesta mudança. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Das waren die politischen Informationen über unsere Ecke ist unsere Welt. Doch lass uns erstmal Musik einspielen. Und zwar von Zé Paulo, das heißt Feijão com Arroz. Das wird uns mit Sicherheit garantiert bleiben, die nächsten 20 Jahre Reis und Bohnen zu essen. Und danach spielen wir ein das Lied Chico Buarque, Vai Passar. Es wird alles vorbeigehen. Wir brauchen nur einen etwas längeren Atem. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. É, a próxima música será Feijão com Arroz, provavelmente do que a gente vai viver nos próximos 20 anos, de Zé Paulo. E a música depois será de Chico Buarque, Vai Passar. Nós cremos que esses 20 anos vão passar em 6 meses. Não pode ficar desse jeito. Chico Buarque e Zé Paulo. Feijão com arroz e Vai Passar é a música que vamos tocar para vocês. Esperança é a última que morre. A gente não pode comer arroz. A gente não pode comer feijão. Ainda tem que andar descalço, sem ter que pisar no chão. Deixa de bobeira, deixa de bobagem. Já virou sacanagem. Deixa de bobeira, deixa de bobagem. Já virou sacanagem. A gente não pode comer arroz. A gente não pode estranhas catedrais. E um dia, afinal, tipos e os pinheiros do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stile 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Und unsere Sendung wird direkt live übertragen aus den Tomba-Studios hier in Niterói, wo wir produzieren. Radio Mama Terra, aquele programa em português, alemão, com sotaque brasileiro e de Niterói. Acabamos de ouvir Feijão com Arroz, de Zé Paulo, e Vai Passar, com Chico Buarque. E como estamos falando, e agora vou fazer uma surpresa para o Orthrum, eu trouxe aqui, estamos falando de política, eu trouxe aqui um pequeno manual de informações sobre como viver a política atual no Brasil, como entender o que está se passando aqui no Brasil. É um manual de emergência para se entender um pouco o que está acontecendo. Vamos começar pelo começo. O governo interino conseguiu uma maioria parlamentar com uma robusta composição de corruptos e suspeitos de corrupção. Emitem e aprovam projetos de emendas constitucionais que são mais poderosas que os atos institucionais da ditadura civil-militar, pois atingem o cerne e o coração da Constituição Democrática de 1988. Fazem o que querem como a mais totalitária das ditaduras, mas tudo com aparência legal e democrática, vendido todo dia para o público através de um canal oficial de televisão da Rede Globo, que aperfeiçoou seus métodos de propaganda ao ponto de nos fazer acreditar que fogo é água e pimenta é refresco. O resto das explicações ficam para as videntes paraguaias, especializadas em máfias e elites neocoloniais que nunca vão para as cadeias. Vou falar isso agora em alemão, que a Orthrum está espantada de que achamos esse manual de emergência para entender a política brasileira. Auf Deutsch gesagt, Orthrum, das ist ein kleine gebrauchte Weisung, um sufestehen was passiert im Moment in Brasília. In Brasília, es sind im Moment in die Parlament ungefähr zwei Drittel von Korrupten. Oder mit Verdacht von Korruption. Sie haben alle Angst von Lava Jato, Car Wash, die neuen Untersuchung, die man macht mit alle Leute, mit alle Parlamentarien. Und fast alle sind involviert in Korruption. Diese Leute im Moment machen neuen Gesetz, differenden die Verfassung von Brasília. Und das ist, was passiert im Moment und das wir finden sehr totalitär. Ist etwas, die kann nicht geschehen, aber geschehen und deswegen die ganze Bevölkerung weiß nicht, was sie macht, weil es gibt kein Militär, aber es gibt eine Art von Diktatur, weil die machen, was sie wollen. Und das ist das Problem, das wir leben in Brasília. Was können wir machen, wenn die Gesetzgeber e selber totalitär? Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói. Rádio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Das war das letzte Wort heute gesprochen in unserer Sendung über das Thema Politik. Aber einfach und verständlich ausgesprochen und formuliert. Wir kommen jetzt mal zu einem anderen Thema und zwar in eigener Sache. Weihnachten in Brasilien, eine kleine Reflexion einer Migrantin. Wie viele wissen, lebe ich seit mehr als drei Jahren hier in Brasilien. An viele Dinge habe ich mich bereits herangetastet, täglichen Leben und Überleben, das klappt schon alles ganz gut, auch sprachlich. Doch es gibt jedes Jahr aufs Neue eine Zeit, die sehr schwer für mich ist. Und zwar ist das der Dezember, nämlich die Vorweihnachtszeit hier in Brasilien. Und ihr müsst euch vorstellen, hier wird das Wetter langsam richtig heftig heiß. Wir tragen hier nur leichte Spaghetti-Hemden und Shorts oder Miniröcke oder Flatterkleider und Sandalen. Sonnenprotektor in der Tasche, Sonnenbrille ist Pflicht, irgendwas auf dem Kopf zu tragen, wenn man überleben will. Und dann hört man überall in den Bussen, Klingeltöne von Jingle Bell auf der Straße, wenn es abends etwas dunkler wird, sieht man Palmen dekoriert mit Lichterketten, ganze Straßenzüge in der Innenstadt sind ausgestattet wie Disneyland und Made in China, was alle Zuhörer in Hamburg natürlich auch kennen, diese Lichterketten, Weihnachtsschmuck. Aber das Allerschlimmste, was ich überhaupt nicht vertrage, das sind eigentlich diese Tannenbäume und Weihnachtsmänner aus Plastik. Da habe ich doch richtig Sehnsucht und jetzt weiß ich auch, was dieses Wort Saudade bedeutet. Diese Sehnsucht, das wieder zu erleben, was ich so, wo mein Herz gebunden ist an Hamburg. Und das sind zum Beispiel die Weihnachtsmärkte, die wunderschön riechenden, diesen Weihnachtspunsch, dieses Reden auf der Straße, man friert und trinkt einen heißen Tee, manchmal gibt es Schnee und all diese Sachen, die vermisse ich hier. Und dieses Gefühl, das klappt nicht in meinem Kopf, mich darin zu arrangieren. Außerdem fehlt mir meine Familie, ganz eindeutig. Und könnt ihr euch vorstellen, in dieser Zeit bei mehr als 30 Grad in der Wohnung echt Zimtsterne zu backen oder einen leckeren Klöben, auch wenn es richtig gut duftet, aber das ist eine harte Sache. Aber wie gesagt, es ist auch andererseits schön, diese Zeit jetzt zu genießen, denn es ist Ananasernte und Mangoernte. Und gerade hier in Niederroy zum Beispiel gibt es viele riesige Mangobäume, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, und wenn Mangos vom Baum fallen, dann können sie aufgesammelt werden. Ganz einfach ist das. Und das ist eine Köstlichkeit, einfach mal durch die Straße zu gehen und zu sehen, wow, da sind wieder ein paar Mangos runtergefallen oder nee, da waren die anderen schon da und haben sie aufgesammelt. Ja, und es gibt noch eine ganz andere Sache außerhalb davon Mango und Ananas im Überfluss. Hier in Brasilien beginnt jetzt auch die Zeit, da die Samba-Schulen ihre Türen öffnen. Aus diesem Grund möchte ich meiner Freundin Friederike die Daumen drücken, dass sie in der Sommerschule aufgenommen wird, die sie so heiß und innig liebt. Das ist nämlich die Samba-Schule Suvaco de Cristo. Und Friederike, extra für dich spielen wir jetzt zwei Samba-Stücke, und zwar ein Stück von Aniceto do Imperio, Samba Partido Auto e Paulinho da Vila mit Bêbado do Samba. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. E para Friederike, especialmente dedicado por Ortrun, que está morrendo de saudades da Alemanha, a música Partido Alto, de Aniceto do Império e Bêbado do Samba, com Paulinho da Viola. Samba de partido alto, essa partida. Samba de partido alto, essa partida. Quando é tirado nas costas, quem está dormindo acorda. O samba de partido alto, essa partida. É o samba de partido alto, essa partida. É o legítimo baiano em um salão bacana. Samba de partido alto, essa partida. O samba de partido alto, essa partida. Mas hoje em dia mais ninguém faz o sapateado. Porque não é fácil, é meio encrencado. O samba de partido alto, sapateado. O samba de partido alto, sapateado. O samba de partido alto, sapateado. Sapateio eu quero ver nesse partido alto. Na planta do pé e salto do sapato. O samba do partido alto, sapateado. É o samba de partido alto, sapateado. O samba de partido alto, sapateado. Uma viola como essa que estão vendo. Isso que eu tô descrevendo. O samba de partido alto é o samba de partido alto. Mandaram buscar um excelente tabaquinho e botaram na mão do Carlinho. O samba de partido alto é o samba de partido alto. Partido alto, samba de partido alto, samba de partido alto. Esta é a Cidi no partido alto, a gravadora de fato, samba de partido alto, samba mestre do verso de olhar destemido disse uma vez com certa ironia: se lágrima fosse de pedra, eu choraria. E eu, boca, como sempre perdido, bêbado de sambas e outros sonhos, choro a lágrima comum que todos choram. Embora não tenha nessas horas saudades do passado, remorso ou mágoas menores. Meu choro, boca, dolente por questão de estilo, é chula quase raiada, solo espontâneo e rude de um samba nunca terminado. Um rio de murmúrios da memória, de meus olhos, e quando aflora, serve antes de tudo para aliviar o peso das palavras, que ninguém é de pedra. Chama que o samba semeia à luz de sua chama. A paixão vertendo ondas, velhos mantras de Aruanda. Chama por Cartola, chama por Candeia, chama Paulo da Portela, chama Ventura, João da Gente, Cláudio Honor. Chama por Mano Heitor. Chama Ismael, Noel e Senhor. Chama Pixinguinha, chama Donga e João da Baiana. Chama por Nonô. Chama Ciro Monteiro, Wilson e Geraldo Pereira, Monsueto, Zé Conforme e Padeirinho. Chama Nelson Cavaquinho, chama Taú, chama por Bia de Marçal. Chama, chama, chama Bussi, Raul e Arnaud Canegal. Chama por Mestre Marçal, Silas, Osório e Aniceto. Chama Mano Décio, chama meu compadre Mauro Duarte, Jorge Mexeu e Geraldo Babão. Chama Ovaiade, Manasseia e Chico Santana e outros irmãos de samba. Chama, chama. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Bêbado do Samba e Samba do Partido Alto, com Paulinho da Vila e Aniceto do Império. Rádio Mama Terra começa a se despedir. Para o ano que vem, temos de novo o nosso programa. Fomos aprovados com nota 10 para repetirmos a nossa série de Mama Terra todo mês. Esse mês eu já estou me preparando nesses dias e nesse mês para o transplante de fígado e agradeço demais a todos os amigos que de coração têm colaborado não só no apoio moral, mas no apoio financeiro para nós da Rádio Mama Terra nesse momento difícil, complicado, mas que nós vamos com a ajuda de vocês, eu vou com a ajuda de vocês, meu coração vai com a ajuda de vocês superar esta operação delicada. Agradecemos profundamente ao nosso companheiro Bruno Marcos do Tomba Estúdio por ser o técnico paciente do nosso programa e agradecemos a todas as pessoas, te desejamos um feliz Natal, um excelente ano novo, apesar das crises e dos medos que o mundo vive atualmente. Como final de música para vocês, vamos dar de presente a Elbe Jazz 2013, com Schumacher, Calife e Tristano, um trio maravilhoso de jazz, e nada mais, nada menos do que Zé da Velha, com Pra Que Discutir com a Madame, que também esteve no Festival de Jazz, e para finalizar, comemorando os 40 anos de Black Rio, Gerson King Combo, cantando com a banda especial, com a orquestra especial Tomba, aqui de Niterói, que é do estúdio onde nós gravamos a música Quando Achar Que Meu Coração é Pedra. Gerson King Combo, Black Rio, Dom Filó, para todos um grande abraço. Und schon ist es wieder Zeit, sich zu verabschieden. Wir wünschen euch allen ein angenehmes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr zur gleichen Zeit, 16 Uhr, jeden dritten Samstag im Monat. Das heißt, am 20. Januar wird unsere erste Sendung hier in den Tomba Studios wieder gefahren. Und wünsche vor allem meinem Kollegen Markus Romau viel Gesundheit und viel Kraft und Energie und guten Mut für seine bevorstehende Lebertransplantation, die jetzt jeden Tag geschehen kann. Und wir bedanken uns ganz, ganz, ganz, ganz herzlich für die emotionale und auch finanzielle Unterstützung von Freunden hier aus Brasilien und auch aus Deutschland. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Und wir verabschieden uns mit Zé da Velha, Pra Discutir com Madame. Und eine kleine Erinnerung an das Elb Jazz Festival 2013, ein Live-Mitschnitt von dem Trio Schumacher, Calife, Tristano. Eine exzellente Formation, wie wir finden hier von Radio Mama Terra. Und ganz zum Schluss noch eine Einspielung von dem Tomba Orchester mit Gerson King Combo. Die Aufnahme wurde hier in den Studios Tomba produziert und ist ganz frisch und aktuell. Also nochmal. Ciao, ciao, bis ins neue Jahr. Und bevor die letzten Worte von der Sendung gesagt werden, ich bedanke mich auf Tide. Ich bedanke mich auf Peter Gelsdorf und die ganze Team, dass es wird nächstes Jahr 17 Jahre die brasilianische Stimme läuft hier in Hamburg in dieser Sendung. Ich bin so froh, diese Möglichkeit, diese Plattform für die Bürger in die ganze Welt zu haben. Vielen Dank, Tide, vielen Dank, Hamburg. Ja, dafür braucht es keine Übersetzung. Ciao! Thank you. que meu coração é pedra, petrificada ficarás. Envolva-me e talvez enxergarás o quanto se enganou a não acreditar no meu amor. Abraça-me quando achar que meu coração é pedra, petrificada ficarás. Envolva-me e talvez enxergarás o quanto se enganou.